Hören Sie jetzt das Gespräch. Oh, Herr Vargas, Entschuldigung, Sie mussten warten. Das macht nichts, Frau Mandrella. Kein Problem. Ich wollte gerade aus dem Büro gehen. Da kommt ein Anruf aus Mexiko. Von Firma Theodosio. Also, nochmal, Entschuldigung für die kleine Verspätung. Kein Problem. Ich hatte zu tun. Ich habe nochmal den Auftrag durchgelesen. Vielen Dank übrigens für die gute Vorinformation. Ich meine, die Sache ist klar. Gut, dann können wir ja anfangen. Herr Vargas, am besten bleiben wir hier auf dem Flur, am Stehtisch. Da stören uns keine Anrufer. Wir müssen nur noch unser Handy ausschalten. Ja, also meins ist aus. Meins auch. Also, Herr Vargas, Auftrag von Firma Theodosio. Sie wissen Bescheid. 16 Stück vom Typ TX bis zum 27. Schaffen wir das? Ja, wir müssen. Ja, ich glaube, wir können auch. Aber die Sache ist nicht ganz einfach. Ja, ich habe schon gesehen, die Bestellung ist nicht ganz identisch mit den TX vom November. Aber die Unterschiede sind nicht groß, ein paar Kleinigkeiten. Wir haben ab heute Montag noch etwa 14 Tage Zeit. Ein bisschen mehr. Liefertermin ist der 27. Also haben wir etwas mehr als 3 Wochen. Naja, nicht ganz. Theodosio braucht die Geräte am 27. Und wenn Theodosio sagt am 27., dann meint er am 27. Also, da versteht er keinen Spaß. Wir müssen die Lieferung also vor dem 27. auf den Weg bringen. Stimmt, da haben Sie recht. Also müssen wir 3 Tage für den Transport rechnen. Ja, und vielleicht 2 Tage Reserve. Man weiß ja nie, was so alles passieren kann. Aber etwas mehr als 2 Wochen sind es schon, glücklicherweise. Herr Vargas, und Sie sollen das Projekt übernehmen. Völlig selbstständig. Geht das? Gern, Frau Mandrella. Dann wird aber die Testserie für die Qualitätssicherung vielleicht ein paar Tage später fertig. Also, ich bin nicht sicher, aber das könnte sein. Das heißt also, Sie machen es und die Qualitätssicherung muss eventuell ein wenig warten. Richtig, so ist es. Ich bespreche das mit Herrn Richter. Ich glaube, er hat Verständnis. Nein, lassen Sie nur. Das mache ich. Gut, dann rufe ich erst mal die Leute von der Arbeitsvorbereitung zusammen. Dazu muss ich mein Handy aber doch wieder einschalten. Nein, nein, Herr Vargas. Das machen wir mit einer Besprechungsanfrage im elektronischen Terminkalender. Kommen Sie, wir sehen mal nach und tragen auch gleich unseren Termin ein. Dann geht er per Mail gleich an alle Kollegen. Das ist praktischer als das Handy. Und wenn einer nicht kann? Wenn er nichts eingetragen hat, muss er können. Das haben wir im Team so vereinbart. Wenn er aber doch nicht kann, dann wird es teuer für ihn. Dann muss er 5 Euro in unsere Kasse einzahlen. Damit finanzieren wir immer unser Grillfest im Mai. Aber Sie glauben nicht, wie Leute aufpassen. Das letzte Mal hatten wir ganze 10 Euro in der Kasse. Aber das Grillfest haben wir trotzdem gemacht. Also, hoffentlich kommt ein wenig Geld in die Kasse. Ich setze mich aber heute noch mit unserer Spedition in Verbindung. Interlog macht ja unsere internationalen Transporte. Da reserviere ich also Frachtraum für Freitag, den 22. Dann haben wir das Wochenende vor uns und den 25., 26. und 27. Also, da kann nichts schiefgehen. Hören Sie nun das Gespräch zum zweiten Mal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Oh, Herr Vargas, Entschuldigung, Sie mussten warten. Das macht nichts, Frau Mandrella. Kein Problem. Ich wollte gerade aus dem Büro gehen. Da kommt ein Anruf aus Mexiko. Von Firma Theodosio. Also, nochmal, Entschuldigung für die kleine Verspätung. Kein Problem. Ich hatte zu tun. Ich habe nochmal den Auftrag durchgelesen. Vielen Dank übrigens für die gute Vorinformation. Ich meine, die Sache ist klar. Gut, dann können wir ja anfangen. Herr Vargas, am besten bleiben wir hier auf dem Flur, am Stehtisch. Da stören uns keine Anrufer. Wir müssen nur noch unser Handy ausschalten. Ja, also meins ist aus. Meins auch. Also, Herr Vargas, Auftrag von Firma Theodosio. Sie wissen Bescheid. 16 Stück vom Typ TX bis zum 27. Schaffen wir das? Ja, wir müssen. Ja, ich glaube, wir können auch. Aber die Sache ist nicht ganz einfach.